Erzähl mir eine Geschichte, Papa. Mit all meinen Spielen drin. Mit Wolf und Lamm, Zucker und Honig. Bir masal anlat baba içinde bütün oyunlarım kurtlar kuzu olsun. Das ist die Titelmusik von Süper Baba. Das ist eine türkische Serie, die ich als Kind voll gerne geguckt habe. Also Fiko, der Süper Baba, war ein alleinerziehender Vater in Istanbul. Der war so süß. Der hat gekocht, gebügelt, geputzt, die Nacht neben dem fiebrigen Kind verbracht. Was singt sie da? Halte meine Hand, während du erzählst und ich in den Schlaf sinke. Verlass mich ja nicht. Und hat dein Vater dir auch so Geschichten erzählt? Märchen zum Einschlafen oder so? Nee. Aber dafür erzählt er jetzt gerne Geschichten. Ich habe ja eine Kollegin gehabt. Deutsche, der heißt Andi. Und der hat mir gesagt, guck mal, es gibt eine Frau in Dubai, die ist wie Gefängnis, sie ist mit einem Scheich zusammen geheiratet und dann jetzt lass sie diese Scheich nicht raus von zu Hause. Kannst du das übernehmen, kannst du das machen, kannst du die Frau nach Deutschland bringen? Habe ich gesagt, ja, wenn Geld stimmt, ist alles machbar, ja. Baba in Action. Irgendwas zwischen Agent und Gangster. Ich habe eine goldene Uhr gekriegt, 10.000 auf die Hand, sofort. Also wenn ich die Jennifer schaffe, nach Deutschland bringe, $1,000,000. Weil iranische Mafia ist die beste Mafia, wo Pass macht, wie original. Wow, in Dubai. Anwalt von Gaddafi, das ist... Weil der wollte mich erschießen lassen. Der wollte mich weg, also ich war zu viel, ich war jetzt ein Virus. Und diese Sache, das liegt alles in meinem Karton jetzt unten, habe ich alles geschrieben, ja. Und irgendwann mache ich mit meiner Tochter wahrscheinlich einen Film draus, von dieser Geschichte, was ich erlebt habe. Ja. Immer wieder kommt er damit, dass ich diese Dubai-Story mit ihm verfilmen soll. Und? Nee. Aber es gibt diese eine Geschichte, da klingt Baba ganz anders. Irgendwie nahbarer als sonst und überhaupt nicht heldenhaft. Fast schon verletzlich. So kenne ich ihn gar nicht. Und diese Geschichte von Baba, die kommt mir noch verrückter vor. Ihr hört die sechsteilige Serie Babas Geister. Das gerade war Ayla und ich heiße Jurate. Folge 1. Bana bir masal anlat Baba. Erzähl mir eine Geschichte, Papa. Ayla und ich sitzen mit ihrem Vater Gültekin auf dem Sofa in seinem Wohnzimmer. Es ist schon spät am Abend. Wir trinken türkischen Schwarztee. Chai. Ich liebe dieses Geräusch. Überhaupt liebe ich Geräusche und Geschichten. Deswegen bin ich unter anderem hier. Dann erzähl doch mal, was in Sasbachwalden passiert ist. Ich habe gezittert als ein Security, als ein Mann, ja. Das war Nacht. Ich habe geschlafen. Auf einmal ist so kalt geworden. Und dann ist so Schimmelgeruch gekommen. Aber richtiger Schimmelgeruch. Und dann habe ich so Stimme gehört. Ein Mädchen hat gesagt, ich will diesen Mann küssen. Der Junge war hinter ihm, hat gesagt, nein, ich will auch küssen. Nein, du kannst nicht küssen, ich werde küssen. Was ist das jetzt? Wo bin ich? In meinem Traum? Oder ich bin tot, habe ich auch gedacht. Bin ich tot jetzt? Irgendwie... Ich könnte mich nicht bewegen, also ich war wie gelähmt. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, wie Eis, wie ein Eis, wenn du im Backe klebst. Sie hat mich geküsst. Was heißt Eis auf Türkisch? Buz, Ja, nackter Bus. Eis auf der Wange. Und dann habe ich nicht mehr gehört. Und dann habe ich gewartet, langsam, ziemlich langsam warm geworden. Und dann bin ich mit Bettdecke hoch vom Bett. Dann habe ich Licht eingeschaltet. Da war nichts. Wenn ich das höre, weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Dann habe ich vom Kühlschrank alle Sachen rausgeholt. Da war ein Schwarzwälder Brot und 10 Brötchen. Ich habe alles gefressen mit so türkischer Wurst. Ich habe Käse gegessen. Ich habe was von meiner Panik oder von Angst. Ich habe ja wie ein Schwein gegessen. So. Sonnenblumenkerne heißen auf Türkisch Çekirdek. Die sind salzig, ohne Salz, geröstet und ungeröstet. Und dort, wo es Çekirdek gibt, gibt es Geschichten. Baba liebt Sonnenblumenkerne wirklich. Und wenn er sie isst, dann liegen sie überall um ihn herum. Und wenn er dann aufsteht, dann hinterlässt er eine Leerstelle. Und Mama kommt dann mit dem Staubsauger. Sofort. Das geht gar nicht. Das verteilt sich im ganzen Haus. Und wer will schon Sonnenblumenkernschalen im ganzen Haus haben? Aber mittlerweile gibt's kein Haus mehr. Es gibt nur diese Wohnung. 3 Zimmer, Küche, Bad und Balkon. In Nagold, einer kleinen Stadt im Nordschwarzwald. Hier wohnen Aylas Eltern zusammen mit ihrem jüngeren Bruder und der schwarzen Katze Karaca. Meine Eltern leben keine 90 Kilometer von hier entfernt. Wir sind uns aber erst im Studium in Weimar begegnet. Würdest du sagen, du glaubst jetzt an Geister? Ich glaube 100%. Und wenn du versuchen würdest, dir das anders zu erklären, also... Also ich habe mir viele Sachen überlegt. Ich habe Licht angemacht, dann habe ich Tür geguckt, Tür war geschlossen. Wie soll da jemand reinkommen? Ja? Das geht ja nicht. Und ich habe das erlebt. Wieso kalt? Wieso dieser Geruch? Und wieso diese Stimme? Wieso, ja, alles. Und dann diese Küsse und dann war ich gelähmt. Öpücükler. Diese Küsse. Yakalarsam. Das eine Mal, ja? Da hast du gesagt, dass die Stimmen sich so angehört haben, als ob sie aus dem Erdloch oder aus einem tiefen Loch kommen. Ja, so lang, ja. Ja, sag ich doch. Aber sanft. Nicht hoch, nicht so. Ich will dich. So, weißt du? Ja. Und könnte das auch alles einfach ein Traum sein? Nein. Okay, meine Traum, ja. Was ist mit Gabi? Was ist mit Michu? Was ist mit Stango? Was ist mit Michael? Was ist mit polnischen Leuten? Das hat mich schon beim ersten Mal stutzig gemacht. Dass Baba verrückte Geschichten zu erzählen weiß, das kenne ich von ihm. Aber hier gibt es noch andere, die das scheinbar auch erlebt haben. Diese polnischen Leute. Damit meint er seine KollegInnen, die aus Polen kamen. Damals arbeitet er als Security in einer Geflüchtetenunterkunft in Sasbachwalden im Schwarzwald. Damals heißt 2015. Das Security-Team ist im Nebengebäude eines ehemaligen Hotels untergebracht, abgeschieden, auf einem Berg im Wald, 2 Kilometer von ihrem Arbeitsort entfernt. Dieses Hotelgelände heißt Horit. Während ich auf dem Sofa sitze und Schwarztee trinke, weiß ich noch nicht, wie sehr die Geschichte dieses Ortes uns in der nächsten Zeit beschäftigen wird. Wir werden uns auf eine sehr lange Suche begeben. Sie wird uns manchmal den Schlaf rauben, und wir begegnen dabei nicht nur 2 Kindergeistern. Bis jetzt kenne ich nur eine Kollegin von Baba, Gabi, also Gabriela Popp. Sie wohnt bei meinen Eltern um die Ecke, wo ich sie vor ein paar Tagen besucht habe. Auch sie war damals dabei im Schwarzwald. Und auch sie erzählt von merkwürdigen Dingen. Weißt du, gehst du in Duschen oder in die Zimmer und du weißt ganz genau, du bist alleine und merkst du, jemand läuft, aber siehst du gar nichts. Oder so komische Laute in die Nacht. Alle KollegInnen erleben den Spuk laut Baba und Gabi auf unterschiedliche Arten. Eine Bierflasche, die plötzlich in der Nacht umkippt. Flackerndes Licht. Jemand zieht ihnen beim Schlafen die Bettdecken weg. Gabi erzählt mir auch von einer Zeichnung, die sie eines Morgens in ihrem Zimmer in der Unterkunft entdeckt hat. Und sah das aus wie von Kinderhand. Ja, so eine Kopf, zwei Hände, zwei Füße, so wie Kind. Und, aber Hand mit Hand verbrannt, so zusammen. Mhm. Mama, Papa und zwei Kind. In Babas Erzählung sind es auch zwei Kinder. Das Mädchen ist älter als der Junge. Sofort denke ich an meinen Bruder und mich. Ich gehe nie wieder dort, weil ich schwöre dir, ich habe so Angst dort. Wie ging die Geschichte dann weiter, Baba? Unsere Hauptfirma hat Dings bestellt, eine von Kirche, wie sagt man diese? Priester. Priester bestellt. Der Priester ist gekommen, hat so komische Wörter gesagt und hat mit Wasser so überall Wände so gemacht und dann war eine Woche lang Ruhe. Aber wer hat das entschieden, dass da dieser Priester kommt? Also weil wie ist es passiert? Die polnischen Leute, die wollten alle weg, nach Hause. Ich habe noch nie von einer Sicherheitsfirma gehört, die sowas macht. Einen Priester bestellen, um Geister zu vertreiben, damit die Mitarbeitenden bei der Stange bleiben. Es ist fast Mitternacht. Aylas Mutter Fatma hat uns noch eine Kanne Schwarztee aufgesetzt. Ayla holt sie. Die Katze heißt Karaja und ist schwarz. Sie starrt den Windschutz des Mikros an. Im Englischen heißt dieses Puschelteil Dead Cat. Tote Katze. Gibt es im Türkischen auch den Aberglauben, wenn eine schwarze Katze über die Straße läuft? Ja. Dass das Pech bringt? Pech bringt, ja. Also, jetzt muss ich mal nach dem Helleren gucken. Das hier. Türkischer, richtig gezogener türkischer Tee muss aussehen wie Kaninchenblut. Also anscheinend so. Mhm. Hast du schon mal Kaninchenblut gesehen? Nee. Ich will auch kein Kaninchenblut sehen. Aber was haben die gesagt, was das ist, dort, wo ihr übernachtet? Oder? Das ist ein altes Hotel. Das war unbewohnbar. Also, da hat niemand gewohnt. Dann haben wir gefragt, draußen, Leute, was war da? Und da hat jemand gesagt, da war von SS-Dings so Lager. So, dass die Kinder blond werden oder eigene Rasse machen oder irgendwas, hat er gesagt, weißt du. Aber in dem Pro. Haus? Ja, oder im was? Keller. Das sind so Keller wie Garage. Und da haben sie Probe gemacht mit denen. Versuch kann ich hin, ja. Blonde Kinder, eigene Rasse. Glaubst du, da ist was dran? Kann schon sein. Also hast du da schon mal nachgeguckt? Ja, ich habe mich auch kaum getraut, die Begriffe in die Suchmaschine einzutippen. Was hast du eingetippt? Versuche an Kindern, NS-Zeit, Schwarzwald. Und? Ich habe was gefunden. Die Reichsschule für Volksdeutsche in der Illenau, einer ehemaligen Heil- und Nervenanstalt in Aachen. Das ist gerade mal 10 Minuten von Sasbachwalden entfernt. Geraubte Mädchen, die dort untergebracht waren. Sie kamen aus Polen. Haben diese Mädchen was mit Gültekins Erzählung zu tun, meinst du? Weiß nicht. Ich glaube, wir müssen Gültekins Geister suchen gehen, Ayla. Und hast du eigentlich in der Arbeit auch... Hä, ist die Katze nicht da? Was war das jetzt? Das war die Lampe, glaube ich. Echt? Das kam das von da, oder? Ein Geist. Von da. Gebracht. Hast du jetzt einfach gesagt, war ein Geist, ey. Okay. Nein. Wir wollen heute noch hier schlafen. Aber Geruch gibt's. Das merkst du mit Geruch. Nee. Es wird kalt. Es wird wie minus 10. Ja? Stell dir vor, minus 10 plus dieser Geruch, dann musst du vorsichtig sein. Dann musst du, ja? Es kommt nicht so bei Wärme oder so. Du fühlst es. Soll ich dir was sagen? Das sind überall Kinder und tote Leute. Unter dem Haus oder was? Oder unter dem Haus, bei Wald, das ist ja gleich Wald. Überall, ich denke mal, die haben Experimente gemacht und dort haben sie begraben. Und niemand weiß das? Ja. Eigentlich müssten das dann wütende Geister sein, oder? Also ich wäre wütend, wenn ich irgendwo... Weiß, die Kinder waren nicht wütend, die waren gut. Wenn seine Küche nicht so kalt wäre, Öpücükleri o kadar soğuk olmasaydı, wenn ihre Küsse nur nicht so kalt wären. Ayla und ich wissen, was Code Switching ist. Wie man sich schnell zwischen den Sprachen hin und her bewegt. İstediğimiz gibi o Sprache'den bu Sprache'ye geçebiliyoruz. Wir können von der einen in die andere Sprache wechseln. So wie es uns passt. Oder wenn uns Wörter in unseren Muttersprachen fehlen, Türkisch, Litauisch, dann switchen wir ins Deutsche. Steuererklärung, Arbeitsamt, Gurkensalat. Wir haben schon mal Formulare und Briefe an Ämter für unsere Familien verfasst. Ihnen nicht nur einmal erklärt, was wir beruflich machen. Du bist also Moderatorin, ja? Wir haben ein kompliziertes Verhältnis zu unseren Familien. Wir wissen, wie es ist, wenn die Familie einem alles bedeutet. Neulich haben wir beide den Roman Jins von Fatma Aydemir gelesen und darin den passenden Satz gefunden. Alles heißt eben auch die Luft zum Atmen. Und die Schlinge um deinen Hals zugleich. Es ist Sommer. Die Sonne knallt auf den Betonboden und auf unsere Haut. Wie alt bin ich? 6, 7 vielleicht? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich frage mich, was dieser Betonstreifen, der sich durch Kartoffelfelder schlängelt, eigentlich für eine Funktion hat. Ne işi var bunun burada? An diesem Tag möchte ich Fahrrad fahren lernen. Baba bringt es mir bei. Ich habe nicht das Gefühl, mich beeilen zu müssen. Nicht das Gefühl, es schon können zu müssen. Er ist geduldig. War er damals so? Oder vermischen sich meine Erinnerungen mit Wünschen? Nicht ich beherrsche das Fahrrad, sondern es mich. Ich falle, direkt in das Brennnesselfeld abseits vom Betonstreifen. Ich weine nicht, bis die Pusteln mir Tränen in die Augen treiben. Aber dann laut, sehr laut. Wir gehen die Strecke zu Fuß zurück, durch das ganze Dorf. Er sagt nichts. Tröstet Baba mich? Als wir zu Hause ankommen, ist Anne mit Pembeyenge da. Die Nachbarin, die meinen Arm sofort mit kaltem Joghurt einschmiert. Joghurt her derde de war. Anne lacht, als ich meine Brille abnehme. Die Tränen haben Spuren an meiner schmutzigen Wange hinterlassen. Tränenspuren. Die Frauen kümmern sich um mich. Aber wo ist Baba? Auch heute ist es oft noch so, dass Anne, meine Mama, diejenige ist, die sich kümmert. Dabei wünsche ich mir immer noch einen Baba, der mich auffängt und nicht einfach so verschwindet. Warum haben sie dich ausgesucht? Was denkst du, die zwei Kinder? Ich mag Kinder. Ich spiele gern mit denen. Ich mache Flugzeug schief, weil die mir haben nichts, also dort, wo die spielen können. Ich mache mit Papier schief. Und dann tue ich so kleine Wasser und dann mache ich so Flugzeug. Und die sind froh. Wenn die mich sehen, oh, die laufen schon in meine Richtung. Deshalb vielleicht, ich weiß es. Kann es sein. Ich fühle fast etwas wie Eifersucht. Nachträglich. Also zu den geflüchteten Kindern in den Unterkünften scheint Baba ein gutes Verhältnis zu haben. Und sogar mit Kindergeistern kann er gut. Ich liebe Papa, ich liebe Mama. So haben sie geschrieben. Das liest Gültekin am nächsten Morgen an seiner Zimmerwand in der Unterkunft, in der er mit seinen KollegInnen übernachtet. Einen Tag nach seiner Spukerfahrung. Sogar haben mir ein Foto gemacht von Dennis Dings. Ich hab doch gezeigt. Nein, die Fotos habe ich gar nicht gesehen. Doch, ich hab doch zu dir gezeigt. Nein, die Fotos habe ich nicht gesehen. Hast okay, du, die haben da geschrieben. Liebe Mama, liebe Baba, so, so. Bei Türe, ja? Bei deiner Türe? Ja. Hast du das Bilder. Foto noch? Ich habe das nicht mehr, aber der Kollege von mir hat alles Bilder. Ich weiß 100%, da ist was. 100%, nicht 99%. Ich kenne die Fotos nicht. Das müssen wir uns mal angucken, vielleicht. In der nächsten Folge werden wir diese Fotos suchen und den Kollegen Talib Gedik im Schwarzwald besuchen. Bei uns machen sie zum Beispiel Mehl auf die Boden. Wenn die laufen, siehst du die wie Schnee, Abdrücke von denen. Ja? Wie Schnee? Wie Schnee, Kargibbe. Fußspuren im Schnee. Karda ayakizlere. Wie Goldsuchegerät, ja, Detektor, ja. Da gibt's bestimmt was, wo man Geist aussuchen kann. Dann kann man beweisen alles. Solche Geräte, wenn die jetzt nicht anzeigen würden, dass es da was gibt, was würde das dann für dich bedeuten? Dann bin ich verrückt. Und die alle andere auch. Jo, Bobam Benji Delidel. Ich denke nicht, dass er verrückt ist. Aber warum passiert ihm immer sowas? Geschichten um Geschichten. Hikaye ardına hikaye. Mal sind es historische Ausgrabungsfunde seiner Raubfreunde in Istanbul. Mal ist es die Dubai Action Story. Dann gab es noch eine zu einem angeblichen Rembrandt-Gemälde. Das hing plötzlich bei uns im Flur und ich sollte dessen Originalität prüfen, weil er dachte, ich kann das, weil ich studiert habe. Üniversitede okumadın mı? Klar, ich habe ja auch Kunst studiert, aber halt Medienkunst. Und ich arbeite beim Film. Und deswegen will er auch, dass ich seine Dubai-Geschichte verfilme. Die Action-Story mit dieser Frau, die er gerettet haben soll. Aber ob ich das will, fragt er gar nicht. Und willst du es? Ich will, dass er da ist. Dass wir zusammen etwas unternehmen, normale Sachen machen, eine Wanderung oder sowas. Stattdessen höre ich nur ständig diese Geschichten. Und immer ist er für andere der Held und Retter. Aber wer ist er für mich? Ich kenne ihn gar nicht. Was glaubst du, warum er dir diese Geschichte erzählt? Er will dir doch näher kommen. Das ist doch ein Anfang. Ja, vielleicht kannst du versuchen, dich diesmal darauf einzulassen. Bazen çok uzaksın baba. Manchmal bist du so weit weg, Baba. Bir varmış, bir yokmuş. Wer bist du eigentlich? Und worauf stoße ich, wenn ich deiner Erzählung von Kindern und Nazis folge? Was soll ich mehr sagen jetzt? Ich könnte nicht mehr da jetzt in diesem Hotel schlafen. Wirklich. Aber wegen dieser Kinder ja vielleicht. Vielleicht die finden keine Ruhe, weil die haben keine Kraft, vielleicht die sind unter Beton vielleicht. Und ich weiß nicht, warum die. Die müssen doch irgendwas haben, dass die Geist kommt hoch. Ja? Die haben irgendwas da, diese Welt gelassen. Ja? Die wollen deshalb. Vielleicht kriegen wir das ja raus. Oder so. Ja. Sessiz Cifusildiolar. Die Geister der Vergangenheit sind anwesend. Was ist mit den Geistern? Sie flüstern. Das war die erste Folge der sechsteiligen Serie Babas Geister von Ayla Güney und Jurate Braginayte. Mit dabei Gültekin Güney. Es sprachen außerdem Edil Hasni und die Autorinnen. Ton Alejandro Weyler. Mischung Cornelia Nelly Böhm und Andrew Mottl. Musik Kasia Katlubowska. Redaktion Christian Lerch und Christiane Habermals. Beratung Mara May. Regie und Schnitt Jurate Braginayte und Ayla Güney. Die Geistersuche von Ayla und Jurate geht weiter. Alle Folgen der Serie findet ihr jetzt schon in der ARD Audiothek und in der Deutschlandfunk-App. Sowie wöchentlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Paella schmeckt dein Chicken Main. Also gerne teilen. Eine Produktion für SWR Kultur und den Deutschlandfunk 2025. Wir küssen eure Augen. Hey, zum Schluss noch ein Tipp für euch. Wenn ihr True Crime mögt, aber ohne viel Drama, dann müsst ihr euch Sprechen wir über Mord anhören. Thomas Fischer und Holger Schmidt analysieren echte Verbrechen, spannend und super verständlich erklärt. Die Fälle sind alle real, viele aus dem Südwesten, und haben richtige Schlagzeilen gemacht. Keine reißerische Show, sondern einfach spannend und schlau. Alle 14 Tage montags gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek.